wir befinden uns in der Welt und das scheißegal. Trotzdem kann man uns nicht daran hindern, uns Treue begeben. Oh,